1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Nach der Themennacht gestern haben wir heute wieder eine freie Runde. Also ihr könnt euch hier bei uns melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50, die kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, und schon geht es los mit Rosemarie. Rosemarie ist 54 Jahre alt. Ja, genau. Hallo Domian. Hallo Rosemarie. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte heute darüber sprechen, das Trauma, das man hat, wenn einem etwas Schlimmes passiert ist. Was ist dir Schlimmes passiert? Ja, ich bin Taxifahrerin und fahre nachts Taxi. Und vor einigen Jahren habe ich auch nachts Feierabend gehabt und habe mich dann in mein Privatauto gesetzt und war auf dem Weg nach Hause. Ich wohne in einer sehr ländlichen Gegend, zwischen zwei Ortschaften auf einer Landstraße. Sah ich schon vom Weiten so im Scheinwerferlicht, dass ein Gegenstand am Straßenrand lag. Mhm. Und je näher ich kam, umso eher konnte ich feststellen, dass es ein Mensch war, der da lag. Es war ganz viel Blut auf der Straße und ich war erschrocken, wusste nicht, was ich tun sollte. Bist du langsamer gefahren? Bin langsamer gefahren, hatte nebenbei noch entdeckt, dass auf dem Acker rechts von diesem Menschen, der da lag, ein Auto auf dem Acker stand. Das war im Dezember. Und ich hatte auch gesehen, das Auto war innen drin beleuchtet und es lehnte einen Kopf auf dem Lenkrad. Aber ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. So. Würde man spontan an einen Unfall denken, ne? Ja, eben. Ich bin also langsam an diesen Gegenstand rangefahren, hatte aber wahnsinnige Angst, stehen zu bleiben. Und den Moment, wo ich am Nachdenken war, was tue ich jetzt, bin ich über einen Gegenstand gefahren. Ich konnte mir nicht erklären, was es war. Ich bin dann jedenfalls nach Hause gefahren. Ich hatte nicht mehr weit zu fahren. Schau mal, Frage. Du hast gerade gesagt, dass du von am Anfang gedacht hast, dieser Gegenstand sei ein Mensch, der da auf der Straße liegt. Ja, der lag nicht, also dieser am Rande. Der Mensch lag am Straßenrand. Ach so, und auch noch ein Gegenstand lag da. Und noch ein Gegenstand, wo ich dann drüber gefahren bin langsam. Mhm. Und du konntest mit den Scheinwerfern nicht erkennen, was für ein Gegenstand das war? Nein, konnte ich nicht. Ich hatte nur das ganze Blut gesehen auf der Straße und wollte einfach nur nach Hause und die Polizei anrufen. Ja, warum hast du nicht von unterwegs aus mit dem Handy angerufen? Ich muss zugeben, das ist jetzt 10 Jahre her. Ach so, ich hatte zu dem Zeitpunkt verstehe, noch ja, kein genau. Handy. Ja, ja, ich war, glaube ich, eine der Letzten, die es wollte, sich ein Handy zuzulegen. Erzähl mal weiter, was ist denn geschehen? Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gefahren und habe direkt bei der Polizei angerufen und habe denen geschildert, was passiert ist. Und der Polizist, der hat sich dann auch noch darüber lustig gemacht. Ich habe ihm also gesagt, ich habe ganz viel Blut gesehen. Und da sagte er zu mir, woher willst du wissen, dass das Blut war? Oder woher wollen Sie wissen, dass das Blut war? Und da habe ich gesagt, ich habe ganz viel Rot gesehen und das kann nur Blut gewesen sein. Und da sagte er, es ist Winter und vielleicht hat irgendjemand Mitleid mit einem Reh gehabt und hat dem einen roten Pullover gestrickt. Und da habe ich mich sehr auch drüber geärgert. Ne? Okay, aber wie ging es dann weiter? Ich war sowieso geschockt und alles und ich habe ihn also darum gebeten, er möchte bitteschön ein Auto dahin schicken, dass sie nachgucken, was da passiert ist. Habe ihm auch meine Telefonnummer gegeben und habe also ganz dringend um einen Rückruf gebeten, damit ich überhaupt nachts ruhig schlafen kann. So, was war denn nun geschehen? Eine halbe Stunde später hat dieser Polizist wieder angerufen, hat sich dafür entschuldigt, was er vorher zu mir gesagt hat und er hat mir dann bestätigt, es ist ein toter Mensch gewesen und ich bin über das abgerissene Bein dieses Menschen gefahren. Und er hat gesagt, also ich habe ihn dann auch gefragt, ob ich jetzt belangt werden kann wegen Fahrerflucht oder nicht Fahrerflucht, sondern unterlassener Hilfeleistung, weil ich war ja total geschockt. Ne? Und da hat er gesagt, nein, also da kann man mir nichts anlasten. Was war denn da passiert genau? Ja, und zwar hat sich im Nachhinein rausgestellt, also am nächsten Tag dann, als ich wieder zum Taxifahren gefahren bin, hat man sich dann natürlich erzählt, was passiert ist. Und es hat sich herausgestellt, dass es ein Fahrgast von uns gewesen war, also ein Stammgast von uns, der also öfter mit uns gefahren ist. Der hat in einer Ortschaft seinen 60. Geburtstag gefeiert mit Freunden, war also sehr, sehr angetrunken und ist dann zu Fuß nach Hause gegangen. Das war ungefähr ein Fußweg von circa 3 Kilometern. Ach so, und der ist dann von diesem Auto angefahren worden? Und der ist von diesem Autofahrer angefahren worden. Der dann auf dem Feld stand, dieses ganz Auto. Ganz genau, ganz genau. Und, aber du hast gerade gesagt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, sonst versteht man es nicht so. Du hast gerade gesagt, dass in dem Auto saß auch jemand. Ja, das war der junge Mann, dem das passiert ist. War der ohne Bewusstsein in dem Moment? Nein, er war geschockt, stand unter Schock. Ach so, das heißt, also dieses Auto hat den betrunkenen Mann angefahren auf der Straße? Ja, im Prinzip mitgeschleift. Mitgeschleift? Ne? 150 Meter. Und dadurch ist das Bein abgetrennt worden, genau, über das du dann später gefahren bist. Und der Mann saß dann in dem Auto und war geschockt. Ja, genau. Das ist natürlich eine krasse Geschichte. Jetzt fahre ich seit letztes Jahr September wieder Taxi. Und ich merke immer wieder, ich fahre also mindestens einmal in der Woche an dieser Stelle vorbei und es kommt immer wieder hoch, ne? Auch nach 10 Jahren. Ja. Obwohl dich nun definitiv keine Schuld getroffen hat. Nein. Aber man hat das dann in einer wahrscheinlich tief eingeprägten Erinnerung. Ja. Und das Gefühl, über dieses Bein gefahren zu sein, das hat ja sicher ein bisschen geruckt dann, ne, mit dem Auto. Ja, ganz schön, ne? Ist also ein kräftiger Mann gewesen. Und nochmal, du konntest das mit dem Scheinwerfer nicht erkennen, dass das ein Bein war. Nein. Nee, damit rechnet man ja auch nicht. Ich hatte mich also so auf diesen Körper konzentriert, der am Straßenrand lag, ne? Und vielleicht wollte ich auch erkennen, ob dieser Mensch sich noch bewegt oder so. Aber ich hatte einfach Panik auszusteigen, ne? Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und der Polizist hat auch im Nachhinein zu mir gesagt, es war gut, dass ich nicht ausgestiegen bin, weil er war ganz entsetzlich zugerichtet, auch im Gesicht, weil er gesessen hat auf der Fahrbahn, als er vom Auto erfasst wurde, ne? Und, also du hast das Richtige gemacht, du hast sofort die Polizei angerufen. Ja. Schlimm nur, dass die sich über dich lustig gemacht haben noch am Anfang. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das lange mit sich trägt, wirklich. Ja, natürlich. Und ich habe gedacht, das geht irgendwann mal vorbei, aber ich merke es immer wieder. Also jedes Mal, wenn ich vorbeifahre, dann an der Stelle, ne? Diese Bilder vor Augen. Also es ist... Wenn ich dann vorbei bin und Feierabend habe, dann ist das natürlich wieder weg, ne? Aber den Moment wird es einem wieder bewusst, was da passiert ist, ne? Ich will dir mal sagen, wenn das nach so vielen Jahren, das sind ja nun doch schon einige Jahre her, wie du gerade gesagt hast, wenn das dich so sehr beschäftigt noch, dann solltest du irgendwas machen. Irgendwas. Ja, ich bin auch am Überlegen. Also es belastet mich wahnsinnig, ne? Ich merke es selber. Weißt du was? Wir überlegen im Hintergrund mal mit dir zusammen, was man da machen könnte. Ja, sollen wir es machen? Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir rufen dich gleich an. Das heißt, Peter, mein Psychologe, ruft dich an. Ja. Und dann könnt ihr das mal beraten, wie man da vielleicht vorgehen kann. Okay. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir, Rosemarie. Ja, danke schön. Auf dass nie wieder sowas passiert. Nein. Alles Gute. Ich hoffe es auch, ja. Tschüss. Ja, tschüss. Herzlich willkommen, sage ich, zu Saskia. Die ist 45. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Saskia, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Es ist eine Thematik eigentlich zu dem gestrigen Einsamkeit. Gestern hatten wir das Thema Einsamkeit, genau, ja. Ja, und wenn man eine Lebensentscheidung oder eine Entscheidung für sein Leben trifft und sich dann plötzlich alles verändert, schlagartig. Das heißt, ich war 17 Jahre verheiratet und innerhalb der Ehe hat sich diese Transidentität, die bei mir vorhanden ist, prägnant weiterentwickelt und ich habe dann auch den Entschluss gefasst, das auszuleben. Also Moment, wir übersetzen es mal. Du warst 17 Jahre mit einer Frau verheiratet. Richtig, du hast jetzt einen Frauennamen. Ich gehe davon aus, dass du im männlichen Körper steckst. Genau. Du bist ein Mann gewesen, nur damit man es richtig versteht, also was mit einer Frau verheiratet, hast aber währenddessen gemerkt, dass du eigentlich innen drin eine Frau bist. Richtig. Und das nennt man dann transsexuelle Identität. Richtig, genau. Und nach 17 Jahren hast du das geäußert. Nein. Das war eigentlich schon vorher da. Ich habe das versucht zu verheimlichen, habe das entsprechend heimlich ausgelebt, die ersten 3 Jahre der Ehe, bis es dann mitbekommen hat. Ach so. Und dann Kinder haben wir dann auch gehabt, 3. Ja. Die dann großgezogen wurden durch uns gemeinsam. Ja. Und einfach aus Schutz den Kindern gegenüber habe ich mich da nicht geoutet. Mhm. Innerhalb der, dass sie eben gesellschaftlich da nicht so angefeindet werden. Ja. Hast das ganz für dich alles für dich behalten. Aber deine Frau wusste Bescheid. Die wusste Bescheid, genau. So, und wie gesagt, dann kam der Punkt, wo ich dann mich in der Öffentlichkeit dann präsentiert habe. Nach wie vielen Jahren Ehe? Nach 17 Jahren Ehe. Da hast du dich dann in der Öffentlichkeit als Frau präsentiert. Richtig. Was heißt Öffentlichkeit? Wo warst du? Dann geht man dann entsprechend zu den Ärzten, stellt sich da vor und schildert sein Problem. Ach so, ich dachte, du wärst dann in Frauenkleidung schon rausgegangen auf die Straße. Ja, das natürlich. Das Ach so, ja. Das kommt ja dann dazu. Ja. So, und dann, wie gesagt, um das entsprechend umzusetzen, was eben Hormone angeht, Operationen und so weiter, dann muss man ja die Institutionen entsprechend besuchen. Hm. Und sich da vorstellen und dann wird das in die Wege geleitet und man muss das Programm dann durchleben. Ne? Du bist jetzt 45, wann war das? Wie alt warst du da? Das war mit 43. Mit 43. Ja. Lebst du heute getrennt von deiner Frau? Wir leben seit 3 Jahren voneinander getrennt. Ja. Die Kinder sind heute wie alt? Der Jüngste ist 19. Ah ja. 25 und 29. Wie gehen die Kinder damit um, dass sie einen Papa verloren haben und eine Mama gewonnen haben? Gar nicht, in dem Sinne, dass sie den Kontakt völlig abgebrochen haben. Ach so, daher auch zum Thema Einsamkeit. Genau so. Und wenn man dann sich bemüht, den Kontakt aufrechtzuerhalten, indem man jetzt Geburtstagskarten schreibt oder zu Weihnachten mal einen Gruß rüberschickt und so weiter, kommt eben kein Feedback. Und da ist dann so eine Verzweiflung, in Anführungsstrichen. Das ist aber bitter. Ja, da. Das ist bitter. Die Kinder sind ja nun in einem Alter, wo man eigentlich mit ihnen reden kann. Und wir leben heute in einer sehr aufgeklärten Zeit, wo genau das oft meine ich. Über transsexuelle Menschen gesprochen wird. Dass dann so ein radikaler Schnitt gemacht wird, das ist wirklich bitter. Du hast auch keinen Kontakt mit deiner Frau mehr, gar nicht mehr? Gar nicht mehr, nein. Das ist an dem Tag der Aussprache der Scheidung, das war letztes Jahr im April, am 30. War dann auch wirklich Totenstille. In all den Jahren, da wusste sie Bescheid, dass du eigentlich eine Frau bist? Ja, sie hat das auch mitgefördert. Das heißt also, ich habe dann Frauenkleidung unter der männlichen Kleidung im Haushalt getragen, am Wochenenden und so, wenn ich dann gekocht habe oder... Wie die Frauenkleidung unter der Männer? Also du hast dich zu Hause als Frau angezogen? Richtig, genau. Aber um die Kinder da entsprechend zu schützen, zieht man männliche Kleidung drüber und dann... Ach so. Und wenn ihr beide mal allein wart und die Kinder irgendwie weg waren oder geschlafen? Dann haben wir das richtig ausgelegt. Dann bist du als Frau in der Wohnung rumgelaufen? Genau, zum Beispiel, ja. Und das hat sie dann auch toleriert und war okay? Ja, das war okay. Aber wie komisch, dass sie dann jetzt dann sich so radikal verhält. Wie erklärst du dir das? Ich weiß nicht. Sie hat wahrscheinlich nie damit gerechnet, dass ich das wirklich in die Tat umsetze, sondern dass es nur ein Spleen wäre oder so. Nehme ich mal an. Aber nach so vielen Jahren wird sie doch eigentlich gemerkt haben, wie ernst es dir ist. Ja. Wie war denn das in dieser Ehezeit? Hm. Du warst ein Mann und hast aber das Gefühl gehabt, eigentlich innerlich bin ich eine Frau. Du hast 3 Kinder gezeugt. Wie war die Sexualität als Mann für dich, die du ja als Mann gelebt hast? Anstrengend. Anstrengend, aber es hat funktioniert. Ja, natürlich hat es funktioniert, aber wie gesagt, das ist nicht so, wie soll man das beschreiben, das ist man versetzt sich dann während des Aktes zum Beispiel in eine eigene Welt, tauscht die Rollen gedanklich und das ist dann natürlich dann... Ach so, das heißt, während du mit deiner Frau geschlafen hast, hast du dir vorgestellt, du wärst eine Frau und würdest von einem Mann, hättest mit einem Mann Sex? Genau so. Ach so. Und so funktioniert dann die Erektion erst? So funktioniert die Erektion. Mhm. Bist du heute, hast du schon eine Operation hinter dir heute? Nein, die wird wahrscheinlich, hoffe ich, in diesem Jahr dann stattfinden. Mhm. Gab es denn mal eine Aussprache mit den Kindern? Nein, ich habe meine Kinder, also jetzt den mittleren, das heißt also den 25-Jährigen, mal so am Abend beim Gespräch darauf so ein bisschen vorbereitet oder mal einfach mal so hintenrum gefragt, wie er dazu stehen würde und so. Und ihn nochmal gefragt, ob er mich begleiten würde, wenn wir jetzt zum Beispiel in eine Disco gehen oder zum Café oder so. Mhm. Hat er gesagt, ja, das ist sehr cool, kein Thema, hat er kein Problem mit. Und das ist ja leider dann nicht eingetroffen. Mhm. Aber das ist der Einzige, der sich dann so ein bisschen positiv Richtig. Geäußert hat. Die anderen waren gar nichts. Gar nicht. Hast du den Versuch unternommen? Hast du ihn geschrieben, versucht anzurufen? Hast du versucht, Treffen zu arrangieren? Wirklich, ich habe das wirklich versucht. Ich habe dann meine eigene Wohnung dann auch bezogen und dann hat man mir noch geholfen beim Renovieren und beim Einrichten etc. Da war der Kontakt ja noch alles da, eben vor der Scheidung. Ne? Glaubst du, dass es an deiner Transsexualität liegt oder hat das einen ganz anderen Grund, weswegen die mit dir keinen Kontakt haben wollen? Also ich denke, dass es an meiner an dem Coming-out liegt, dass ich das wirklich in die Tat umgesetzt habe. Hast du den Eindruck, dass die sich in ihrem Umfeld für dich schämen? Jein. Also ja, also ein bisschen ja. Ich würde mehr sagen ja. Hm. Ich bin wirklich etwas erstaunt darüber, dass das so krass abläuft. Gerade in dieser jüngeren Generation, wo man denkt, oh Gott, die sind cool darauf, dass denen egal, Hauptsache der Papa, die Mama sind nett und man versteht sich gut, ob der nun ein Kleid anhat oder nicht, ist auch egal. Hätte ich auch gedacht. Ich sag mal, dass man da irgendwo was wegstecken muss oder sagen muss, okay, hier. Wie ist es so? Ja. Wie ist es sonst so in deinem Umfeld? Hast du nur Eltern? Das ist so eine Thematik. Ja gut, das ist so, wie sag mal, wenn man das vergleichen würde mit anderen Transsexuellen, ähnelt sich das in vielen. Ich habe eine Mutter, die wohnt zu ca. 300 Meter von hier, meiner Wohnung. Der Kontakt ist da auch nicht vorhanden. Mhm. Das heißt, wir gehen uns da völlig aus dem Weg. Das heißt, du bist ein einsamer Mann, sprich jetzt eine einsame Frau. Genau, ich bin mein einer. Durch dieses Outing? Durch dieses Coming-out, ja. Und dein Beruf, was machst du beruflich? Also ich bin, wie gesagt, auch mit dem Coming-out dann entsprechend nachher entlassen worden. Was hast du gemacht beruflich? War Service-Mitarbeiter. Ja. In einer Baumaschinenfirma. Mhm. Und ich habe den Job eigentlich auch sehr gern gemacht. Das war wirklich nicht das Thema. Nur dann, die Kollegen kamen so im gewissen Sinne, Anführungsstrichen, nicht ganz so klar damit. Mhm. Gibt es denn überhaupt irgendjemanden um dich herum, der zu dir steht? Zu mir stehen? Ich sag mal so, das ist ein angenehmer Kontakt, was die Nachbarin angeht. Die beiden sind berufstätig. Ich werde doch mal eingeladen zum Gespräch oder so. Aber ich kann die Leute da nicht jeden Tag mit meinen Problemen oder mit meinen Ängsten und so weiter konfrontieren. Das geht nicht. Es gibt keinen engen Freund. Es gibt keinen Menschen von früher, der dir nahe stand, der heute immer noch auf deiner Seite ist. Überhaupt nicht, leider. Das ist heftig. Warum suchst du nicht Kontakt zu anderen transsexuellen Menschen? Ich habe das mal versucht. Hier im Ort, die haben mich dann auch entsprechend eingeladen und das funktionierte auch wunderbar die erste Zeit. Ja. Und sie war schon operiert so, und hatte aber entsprechend noch nicht den sexuellen Kontakt. Mhm. Und dann hat sie eben gedacht, da ich ja noch einen Penis habe, der halbwegs funktioniert, dass man da entsprechend dann... dass ich sie hätte geschlafen. Ja, okay, gut, dann hat das nicht funktioniert. Aber ich weiß von vielen Gesprächen mit transsexuellen Menschen, dass es da eine gute Community gibt, in so deutschlandweit vernetzt, wo man sich gute Sachen austauschen kann und wo Kontakte entstehen und so weiter. Ich würde da nicht aufgeben, ich würde da ein bisschen weitersuchen. Lebst du in einem kleineren Ort? Nö, es ist ein größerer Ort. Größerer Ort, ja. Gut, aber du bist im Internet, das kannst du? Nicht mehr, das ist aufgrund der finanziellen Verhältnisse nicht machbar. Ne? Das ist natürlich schade, das ist schade. Ja. Man möchte ganz gern entsprechend auch gesellschaftlich wieder aktiv werden, sich integrieren und so weiter, aber bei Vorstellungen, Berufsgesprächen und so weiter wird dann zum Schluss meistens immer noch gesagt, wir wünschen Ihnen noch viel Glück auf dem weiteren Weg etc. Also dann weiß man im Endeffekt schon, was passiert. Das ist eine radikale Lebenskrise, in die du da einerseits ist es für dich ein großer Fortschritt, dass du endlich zu dir stehst und zu deiner wirklichen Identität. Andererseits hast du alles verloren. Deine Familie, deine Kinder, deine Eltern, dein Beruf, alles ist weg. Richtig, ich habe damit gerechnet, dass ich Verluste mit einbeziehen muss in mein Leben. Aber dass es so krass wird, das hätte ich nicht gedacht. Bereust du schon? Nein. Nein, das finde ich, das darfst du auch nicht. Ich hoffe mal, dass das jetzt eine Durststrecke ist, eine schwierige Zeit. Hoffe ich auch, ja. Vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn du komplett woanders hinziehen würdest. Vielleicht nach Berlin, nach Köln, in eine große Stadt, wo du von ganz unten ganz neu anfangen könntest. Wo du vielleicht auch eher einen Arbeitgeber findest, der tolerant ist und dem das auch egal ist, was mit deiner Sexualität ist. Der Gedanke kam ja schon seit längerem, so, weil ich sage, ich muss mein Leben irgendwie neu ordnen, weil das wäre alles weggebrochen und im Prinzip ja... Ja. Pass mal auf, ich würde gerne dir, da du nicht ins Netz kannst im Moment, von meinen Mitarbeitern ein paar gute Info-Anlaufstellen geben für transsexuelle Menschen, Selbsthilfegruppen und so weiter. Das wäre super. Dann hast du schon mal was in der Hand und dann kannst du ja irgendwie versuchen, da zu agieren. Ich würde radikal neu anfangen. Ich ging weg an deiner Stelle. Mhm. Stimmt, hast du recht. Dass du in ein paar Jahren wirklich dir alles neu aufgebaut hast und dann endlich so leben kannst, wie du leben möchtest. Wie hast du das all die Jahre ausgehalten, zu wissen, ich lebe falsch? Ja, vielleicht belügt man sich selbst und weiß es nicht. Ja, sicher, es war auch schwierig wegen der Kinder, ne? Also mir waren die Kinder sehr wichtig, ja, dass sie geschützt sind, weißt du? Ja. Weil gerade in der Schule und in der Jugendzeit und so weiter, mhm, das ist nicht so angenehm für die und da. Mhm. Mann. Also ich hoffe, ich wünsche dir so sehr von Herzen, dass das Verhältnis zu deinen Kindern sich wieder einrenkt. Wünsche ich mir auch. Denn das wäre wahrscheinlich ganz wichtig für dich. Saskia. Ich bedanke mich. Ja, also wir melden uns nochmal bei dir wegen der Adressen und denken mal drüber nach, was den radikalen Wechsel anbelangt. Super, ich bedanke mich. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Wolfgang und Wolfgang ist 52. Nein. Ich habe Angst gehabt, dass ich irgendwie jemand erkennen könnte. Ich bin 72, ich bin Jahrgang 38. Ja, okay. Aber ja, Wolfgang ist okay, ne? Ja, das ist okay, das ist mir auch mein zweiter Name. Um was geht's denn bei dir, Wolfgang? Es ist folgendes, ich bin ein Pflegefall. Ich habe eine Pflegerin, die mich Pflege tut, aber ich bin nicht bettlägerig, sondern ich bin an der Rollstuhl eben gebunden und bin durch einen Schlaganfall erblindet, noch obendrein. Wann hattest du den Schlaganfall, Wolfgang? 2001. 2001, und seitdem geht es dir dann auch entsprechend schlecht? Ja, da gab es eine sogenannte Geburtsstunde, wo der Hass von dieser Pflegerin oder meiner Frau geboren wurde. Und ich möchte das so erklären. Ich habe meine Frau erwischt mit einer anderen Frau, aber das war reiner Zufall, wo mir irgendwo zu Besuch war, wo sie doch voll in Aktion war, ja. Okay, lass mich fragen, damit wir es ganz richtig verstehen. Also, du lebst mit deiner Frau zusammen? Ja. Ja. Und es gibt auch noch in deinem Leben eine Pflegerin? Das ist die Pflegerin. Achso, das ist die Pflegerin. Ja. Und du hast deine Frau mal erwischt mit jemand anderem, da warst du aber noch gesund? Ja, da war ich noch gesund und da war sie mit einer Italienerin da, also wirklich in voller Aktion. Also eine lesbische Aktion. Ja, und sowas, gut, ich muss sowas akzeptieren. Der Mensch, der hatte eben, man kannte sowas nicht irgendwie, ich habe auch nie drüber gesprochen. Also es hatte keine Konsequenzen bei euch dann? Aber der Hass dann, ich habe gespürt, der wurde immer Jahr für Jahr wurde der stärker. Welcher Hass, Wolfgang? Dein Hass auf deine Frau? Nee, sie auf mich, sie ja, auf wenn dich. Sie mich erschlägt. Ach so. Und da hat halt jetzt der behandelte Arzt im Klinikum gesagt, ich soll jetzt mal endlich die Wahrheit sagen, er nimmt mir das nicht mehr ab, dass ich dagegen renne irgendwo oder hinfalle. Das sind klare Schlagverletzungen, wo ich da habe. Das heißt, deine Frau, du bist ein Pflegefall, ein schwerkranker Mann, der auch erblindet ist. Ja. Deine Frau, die dich pflegt, schlägt dich auch. Ja, das hat der Arzt auch gar nicht erst glauben wohl, aber hat es dann nach und nach aus mir raus, ja. Wie oft passiert das denn, Wolfgang? Ja, ein-, zweimal im Monat. Und wie schlägt sie dich dann? Die hat ja so Quirl, oder wie sie das nennt, ja, also so aus Metall oder Eisen, also im Besteckkasten, und das schlägt sie mir dann halt voll ins Gesicht. Ich kann das nicht abwehren, weil ich halt, wie gesagt, nichts sehe, wenn der Schlag kommt. Und da das öfters vorkommt, glaubt mir jeweils der Arzt nicht mehr. Das heißt, das klingt ja jetzt sehr, sehr, sehr, sehr stark. Das heißt, du bist verletzt durch diese Schläge. Und kommst dann in eine ärztliche Behandlung. Und musst dann, wenn sie dabei bleibt, muss ich lügen, dass sich die Balge biegen, warum ich die Verletzung habe, ja. Und das geht jetzt seit so vielen Jahren, seit 2001. Ja. Seit 2001 schlägt deine Frau dich. Ja. Dich, der du ein so kranker Mann bist. Ja. Warum schlägt sie dich? Sie hat einen unendlichen Hass auf mich entwickelt. Der Grund selber kann nur eben das, was ich ihnen gesagt habe, was ich sie erwischt habe dabei. Nur das war der Auslöser. Hat sie denn noch einen Kontakt zu dieser Frau, weißt du das? Nein, den hat sie nicht mehr. Das war mehr ein Zufallskontakt. Wie gesagt, wir waren bei irgendwo auf Besuch und da war diese Italienerin auch da, gell? Und dann hat sich das irgendwie wahrscheinlich bei denen beide ergeben. Die hat aber nie, ich habe nie was gemerkt, dass sie lesbisch irgendwie. Wie alt ist deine Frau, Wolfgang? Die ist 56, die ist also 15 Jahre auch jünger wie ich. Gell? Sag mal, was ich nicht so richtig verstehe, die hat einen Hass auf dich, weil du sie damals erwischt hast. Eigentlich wäre es ja umgedreht viel einleuchtender. Ja, ich habe mit das Thema in meinem, ich habe extra einen Psychologe, der mir beiseite steht. Und das habe ich dann eben, wie gesagt, ganz klar erklärt. Und er ist auch auf der Meinung, dass dies der Auslöser ist, weil sie Angst hat, dass es auch publik werden könnte, was ich nie machen würde, nie. Und der Psychologe hat eben gesagt zu mir, das war mit Sicherheit der Auslöser. Und das ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine Hassentwicklung gegen mich. Hast du den Eindruck, dass in den Jahren der Hass stärker geworden ist? Ja. Kann es auch sein, dass sie dich hasst, weil sie dich nicht pflegen will? Das spielt auch eine Rolle. Wenn sie dann mal, wie gesagt, ganz urplötzlich eben, ja, das ist ja alles so viel und so, und dann, ich wäre auch nur drei, vier Mal im Jahr gebadet. Du wirst nur 3-4 Mal im Jahr gebadet? Mehr nicht, ja, denn das ist, mein Gut, das ist leicht nachzuweisen, aber. Wie ist das denn, Wolfgang? Entschuldige die intime Frage, aber dann wird mir das noch alles viel klarer. Kannst du alleine zur Toilette gehen oder musst du dies? Das geht, ja. Das kannst du alleine. Ich gehe mit dem Rollstuhl frei dorthin und setze mich dann auf die Toilette und kann da auch mich. Auch wieder säubern, das kannst du alleine. Säubern, ja. Aber sonst, aber so essen und waschen und so, das muss sie alles machen. Ja, sie muss mal halt das Brot richten, klein schneiden, sie essen, alles zerkleinern. Muss sie dir auch das Essen reichen oder kannst du es mit der Hand selbst nehmen? Das kann ich, mit der rechten Hand geht es. Links ist so alles gelähmt, Fuß aber und Hand. Wolfgang, ich versuche mir gerade das vor Augen zu halten, wenn du seit 9 Jahren in einer so schwierigen Lebenslage bist, du bist ein schwerkranker Mann und deine Frau misshandelt dich, so kann man das ja sagen. Ja. Du musst doch in permanenter Angst leben, oder? Ich hatte teilweise Todesangst, weil ich komme ja immer wieder das ist geplant in Unterzucker, ja, weil ich Diabetiker bin noch. Und dann fragen die mich halt im Klinikum, wenn sie mich holen mit dem Rettungswagen, manchmal ist es ganz krass hier Unterzucker, wie das kommt und so. Na, wirklich, kann ich halt nicht unbedingt sagen, dass ich dann schon 2 Tage nichts mehr zu essen bekommen habe und so. Achso, das macht sie dann auch, dann gibt sie dir nichts zu essen aus Hass. Ja, wenn bestimmtes Geld nicht ihr gibt. Ich krieg Bindegeld und das will sie auch haben. Sie kriegt ja ihr Pflegegeld, ja. Das heißt, ich bin Pflegestufe 2. Ja, ja. Das heißt, sie bekommt durch dich dann auch Geld. So. Ja, ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ja, und kriegt noch Rente einbezahlt von der Pflegekasse. Wie ist das denn so den ganzen Tag überhaupt? Die Stimmung bei euch, redet ihr auch mal miteinander oder wird gar nicht gesprochen? Doch, aber meistens kommt gleich bei ihr ein sehr aggressiver Ton. Wie gesagt, und dann kommt ja, das ist ganz klar, dieser Hass, der ist fast, man kann ihn fast greifen. Und wenn ich mal nicht mehr bin, hat sie eine große 6-Zimmer-Wohnung, Eigentumswohnung. Sie ist auch finanziell abgesichert. Wohnt ihr in dieser Wohnung auch? Jetzt im Moment? Wohnt ihr in dieser großen Wohnung? Ja, die habe ich gekauft. Sag mal, wo ist sie denn jetzt gerade im Moment? Ist so, sie hat sich Schlafzimmer für sich genommen. Die ist aus dem ähnlichen Schlafzimmer vor 2 Jahren ausgezogen, um mich zu demütigen, ja. Sie hat gesagt, sie will mit keinem Krüppel da, der nachher dann tot von ihr runterfällt und so. Und mit so Sachen tut sie mich halt unglaublich, ja, verletzen und kränken. Ja, ja, sie macht mich da, sie weiß, dass sie mich da hart treffen kann. Sag mal, hast du nicht Angst, dass sie das jetzt hört, dass du telefonierst und sie... Nee, die ist ja im anderen Stockwerk. Ach, im anderen Stockwerk, ja, ja. Und so, wenn jemand hochkommt, kriege ich das auf jeden Fall mit, gell. Höre tue ich noch gut. Du hast dich, Wolfgang, bisher bei keinem Menschen offen geäußert. Du machst das jetzt zum ersten Mal. Ja, bei einem Arzt war und da habe ich... Er wollte das melden, sagt er, das ist seine Pflicht in der Pflegekasse, so etwas zu melden. Und habe ich ihn halt darauf angesprochen, dass er aber auch als Arzt eine bestimmte Schweigepflicht hat. Und ich möchte nicht, dass es nicht weitergegeben wird. So, jetzt will ich dich fragen, wenn ich versuche, mich in dich hineinzuversetzen. Du erlebst seit fast 10 Jahren die Hölle. Ja, ja. Und ja, lebst auch, das kann man sagen, in Todesangst mit dieser Frau. Ja. Weil sie kann dich auch, kann dich auch töten, letztendlich. Wenn sie, ich kriege so viel Medikamente, ja. Genau. Die richtet sie alle selber, weil ich ja nichts hier tue, ja. So, jetzt lass mich fragen. Wieso, bittest du deinen Arzt nicht, bitte helf mir, ich will hier weg, ich will in ein Pflegeheim oder ein Altenheim? Ja, das ist eben das, was ich nicht möchte, in eine Pflege oder Altenheim, weil zu Hause, meine Tochter ist noch hier und... Ach, es gibt eine Tochter? Und mein Sohn ist noch hier, der ist 30 Jahre alt. Aber der ist nicht in der Wohnung? Nicht jetzt nicht, aber der wohnt bei mir. Ach, der wohnt bei dir? Ja, ja. Ja, und der kriegt das nicht mit? Doch, doch. Aber es ist so, die Kinder sind von ihrer Mutter, sprich von meiner Frau, abhängig, ja. Und das wäre für die ein unglaublicher Nachteil, wenn sie mir Partei ergreifen würden, ja, oder Verstehe. Sogar helfen würden, ja. Verstehe, aber wir halten fest, da sind zwei, wie alt ist die Tochter? Die ist jetzt 24. Das sind zwei erwachsene Kinder, die Misshandlung eines schwerkranken Mannes mitbekommen und die halten den Mund und machen nichts. Ja, aber die sagen, oh nö, das habe ich nicht mit. Aber ja. Wolfgang, warum willst du denn dann trotzdem bei diesen Leuten bleiben? Die Kinder können dir ja eh nicht helfen. Es ist so, wenn sie von heute auf morgen weggeht, dann sitze ich ganz alleine in der Wohnung und so schnell Pflegerin kriege und dann für das kleine Pflegegeld, wo die Kasse bezahlt, ist hier unmöglich. Und Nein, weißt du, was meine Idee einfach ist? Dass du hast es tausendmal schöner und besser in einem guten alten Pflegeheim. Ja. Tausendmal schöner. Ich kann dir, das gibt einen Grund, warum von Kindheit, ich bin, wie gesagt, im Weißen Haus groß geworden, in den Kriegsjahren, keine Eltern gehabt, die sind schon 38, 39 erschossen, also zumindest mein Vater erschossen worden von den Nazis. Und wie gesagt, ich bin nur in Heime aufgewachsen. Hast du schlechte, schlechte Erfahrungen? Ja, aber Wolfgang, da will ich dir jetzt mal Mut machen. Die Zeiten haben sich nun sehr, sehr, sehr verändert. Das ist ja über 50, 60 Jahre, über 60 Jahre her, dass du das erlebt hast. Sicher gibt es heute auch manchmal schlechte Zustände in Heimen. Aber das, was du da erlebst, ist ja kaum mehr zu übersteigern. Ja. Es geht ja um dein Leben mittlerweile. Ich sage dir, wenn du um Hilfe rufst bei deinem Arzt, oder auch wir können dir dabei helfen, wirst du ein schöneres Leben führen als das, was du jetzt hast. Ja, ich frage mich halt, sie war so viele Jahre auch eben die Helferin und Pflegerin für mich und jetzt sie irgendwie anzuschwärzen. Doch, das darfst du, das darfst du. Die hat, wenn diese Frau dich seit 9 Jahren misshandelt und dich so zurichtet, ist das kein Anschwärzen, sondern dann soll diese Frau ihre gerechte Strafe bekommen. Aber es geht doch nicht um die Frau, es geht um dich, dass du da rauskommst. Ich sage Ihnen nur kurz etwas, was Sie nicht verstehen werden, mit Sicherheit nicht. Ich liebe meine Frau. Das hört sich so unwahrscheinlich an. Ich habe ihr auch gesagt, die Liebe zu ihr werde ich mit ins Grab nehmen. Das ist sicher. Weil es kommt kein Gegenliebe oder sowas. Das war auch nie früher schon. War da nie irgendwie was, zurückgekommen ist. Dann möchte ich dich fragen, warum du mich angerufen hast. Ja. Entschuldige, wenn ich dich immer duze, du kannst mich natürlich auch duzen, so machen wir das ja hier. Natürlich, ja. Aber könnt ihr mich duzen, das ist ja ganz klar. Aber warum hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich Angst habe, Leute, verstehe das jetzt nicht. Mhm. Das ist mein ständiger Begleiter, die Angst, diese, weil ich weiß, dass eines Tages... wahrscheinlich irgendeine Katastrophe passiert, dass ich weiß es nicht. Ich möchte es aber auch nicht beurteilen. Ich verstehe das, dass du Angst hast, Wolfgang. Ich habe fürchterliche Albträume. Ja. Und ich komme aber nachts manchmal schweißgebadet. Halt. Ja. Aber ich will nicht klagen. Das ist eine Prüfung, die ist mir auferlegt worden. Wie gesagt, ich bin ein guter Christ gewesen und glaube auch heute noch zu sein. Ich war früher, wenn Sie das wissen, Ministrant, ja. Wolfgang, ich möchte erst mal was sagen. Du hast mein ganzes Verständnis und mein ganzes Mitgefühl. So. Ich erahne, dass du große Angst hast. Ja. Ich erahne auch, dass du nachts Albträume hast und schweißgebadet aufwachst. Wir beide haben uns jetzt hier erstmal lange unterhalten. Mhm. Meine persönliche Auffassung ist schon, dass das etwas verändert werden müsste. Aber da muss man natürlich vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl rangehen. Ich habe aber eine Bitte. Bitte akzeptiert es nicht, dass ihr von euch aus was unternimmt. Nein, wir respektieren dein... Bitte. Mein Ehrenwort. Das glaube ich. Mein Ehrenwort. Aber eine Bitte habe ich an dich, Wolfgang. Ja. Du weißt ja, dass ich hier ein bisschen zeitlich immer begrenzt bin mit meinen Anrufern, hier in der Sendung zu sprechen. Ist klar. Dürfen wir dich denn jetzt sofort noch einmal anrufen? Dann würde mein Mitarbeiter, mein sehr, sehr, sehr netter Psychologe, nochmal mit dir ein bisschen ausführlicher sprechen. Das wäre für mich eine Wohltat. Ja, das machen wir. Ich lege auf. Ja, Moment, ich guck mal gerade in meine Regie, dass wir das auch arrangieren, dass der Peter sofort jetzt anruft. Ich frage meine Regie, ob das geht. Aber nicht zum Dumme Jan. Nein. Weil ich bin in einem kleinen Ort, ich weiß nicht, ob du das kennst, da im Schwarzwald, also bei Offenburg, Freiburg. Nö, ist auch nicht so wichtig, Wolfgang. Ich verspreche dir, wenn du jetzt aufgelegt hast, wirst du sofort von einem Peter angerufen. Alles klar. Und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Und ich wünsche mir so sehr, dass eine Lösung gefunden wird. Ja. Ich möchte, dass allzeit gut mit dir ist. Auf Wiederhören. Dankeschön. Auf Wiederhören, Wolfgang. So, wir haben 1:38 und 26 Minuten. Sekunden. Und wir machen weiter mit Laura. Und Laura ist 17. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Laura. Und was geht's bei dir? Ich habe folgendes Problem. Ich habe Probleme mit meinem Freund. Und ich würde das halt gerne mal von einem Außenstehenden betrachtet haben. Erzähl mal. Ja, es sind viele Sachen. Also er ist mir schon ein paar Mal fremdgegangen. Ich frage mal erstmal ein paar Grundfakten ab. Wie lange seid ihr zusammen? Also wir sind 2 Jahre zusammen. Ja, und wie alt ist er? Er ist 26, also auch weitaus älter als ich. Lebt ihr auch zusammen in einer Wohnung? Ja, wir sind seit wir zusammen sind, wohnen wir zusammen. Ah ja, da warst du ja noch ganz jung, als ihr zusammenkamt. Ja, meine erste große Liebe. Und gleich zusammengezogen. Genau. Ja. Okay, erzähl mal. Ja, mein Freund ist mir fremdgegangen, also das erste Mal mit seiner Ex-Freundin. Wie lange wart ihr da zusammen? Einen Monat vielleicht erst. Ach so, oh. Ja. Und also er bestreitet es immer noch und es gibt so viele Sachen, wo ich einfach weiß ganz genau, weil Ja, weil ich es einfach weiß. Meine Freunde haben es gesehen, wie sie zusammen nach Hause gegangen sind. Ja. Okay, und das war aber nur einmal. Was heißt nur? Es war einmal. Vermutest du, oder? Ja, das eine Mal weiß ich auf jeden Fall. Was da noch mehr war, weiß ich leider nicht. Mhm. Und das fing ja nun schon recht früh an. Wie hat sich denn die Beziehung im Laufe der 2 Jahre dann so entwickelt? Ja, also jetzt ist es eigentlich nur noch ein Trümmerhaufen. Ein Trümmerhaufen? Ja. Warum? Ja, also er vertraut mir gar nicht, obwohl ich ihm wirklich keinen Anlass dazu gebe. Und du bist nie fremdgegangen. Er will mir praktisch seine Scheiße in meine Schuhe schieben. Ja, also du bist nie fremdgegangen? Nein. Nee. Wie ist der Umgang miteinander? Zärtlich, noch manchmal oder gar nicht mehr? Ja, manchmal. Sex? Gibt's das noch? Ja, manchmal. Er hat auch wieder Arbeit und es kommen natürlich immer so Ausreden wie, ja, ich weiß nicht, ich habe keine Lust und ich bin müde. Mhm. Weiß ich auch nicht. Liegt das jetzt an mir? Ist es wirklich wegen der Arbeit? Hat er eine andere? Und wenn es dann zum Sex kommt, ist das eher so die 0815-Nummer oder ist es dann auch schon intensiv und schön und leidenschaftlich? Also meistens eher so 0815, doch, ja. Was sind denn deine Gefühle für deinen Freund noch? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist die zentralste Frage, die du dir stellen musst. Ja, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, aber ja, ich vermisse ihn, klar, dass wenn ich zu Hause bin, alleine oder so, dann vermisse ich ihn, aber was da jetzt irgendwie noch mehr ist oder so, ist schwer zu sagen. Hm. Ja. Anders gefragt, was ist denn schön, wenn du mit deinem Freund zusammen bist, oder was ist noch schön an der Beziehung? Ja. Ich bin nicht alleine, würde ich mal sagen. Oh, das ist aber eine schlechte Grundlage für eine Beziehung. Nur ja. weil man nicht alleine sein kann, eine Beziehung zu führen. Weißt du, was verrückt ist, Laura? Jetzt hast du mir eigentlich noch gar nicht viel erzählt über eure Beziehung. Aber im Grunde weiß ich, aufgrund dieser Antworten, die du mir jetzt gegeben hast, dass diese Beziehung tot ist. Hm. Und dass du offensichtlich nur Angst hast, alleine zu sein oder dich alleine erstmal durchzuschlagen. Ja. Ja, schwer zu hören. Naja, was sagen denn, du hast bestimmt eine gute Freundin, eine beste Freundin. Ja, meine Schwester sitzt gerade neben mir. Achso, was meint die denn? Also sie hält eigentlich von dem gar nichts. Mhm. Weil der ihr Freund war früher von meinem Freund halt der beste Freund und die waren halt früher immer zusammen in der Schule und so. Und sie sagt halt, dass es eigentlich voll das Arschloch ist. Hat deine Schwester vielleicht mal Lust, ein paar Worte mit mir zu sprechen? Ja. Ja, dann gib sie mir doch mal. Hallo. Hallo, wie heißt du denn? Ich bin die Sabrina. Sabrina, du hast mir gerade die Laura ja ein bisschen erzählt. Ja. Du denkst nicht besonders gut über ihren Freund. Was heißt, also ich kenne ihn ja auch durch ein paar Mal sehen und er ist so ja ein ganz netter, aber ich sehe halt eben, dass meine Schwester ihn halt eben ziemlich runterziehen lässt. Mhm. Ob das jetzt arbeitsbedingt ist oder auch so, sie ist generell schlecht drauf und so hängt halt eben da dran. Sie macht sich halt Gedanken dazu. Du bist ja viel näher dran als ich, du kriegst das ja alles genau mit. Würdest du denn, wenn du jetzt ganz, ganz ehrlich sein solltest, würdest du ihr raten, sich von ihm zu trennen? Ja, raten würde ich ja auf der einen Seite schon, aber ich weiß, dass sie es wahrscheinlich noch nicht kann. Also wir reden ja auch öfters darüber. Warum meinst du, kann sie das nicht? Ich glaube, das ist, die Beziehung ist Gewohnheit bei denen geworden. Mhm. Das ist halt eben, ja, Gewohnheit. Ja, und sie ist ja auch sehr jung, deine Schwester ist ja auch sehr jung in die Beziehung gekommen. Ja. Ne? Und dadurch ist die Gewohnheit jetzt auch so verfestigt und wahrscheinlich auch so stark geworden. Aber wir sind uns ja einig, dass nur eine Gewohnheit darf keine Grundlage oder keine Berechtigung für eine Beziehung sein. Ja, aber das ist schwierig, jemanden davon zu überzeugen. Mhm. Gut, kann sie ja auch zwingen. Nee, man kann sie nicht zwingen, aber immerhin ruft sie ja schon mal an, um mal eine andere Meinung zu hören. Sie unterhält sich mit dir und irgendwann wird sie zu einer Entscheidung kommen nach vielen Gesprächen mit anderen Leuten. Hoffe ich mal. Ja, das hoffe ich. Also ich meine, sie hatten ja auch schon mehrmals Schluss, ne? Mhm. Okay. Das hat ja immer noch für eine Woche gereicht. Also das war interessant, jetzt auch mal von deiner Seite aus ein paar Worte zu hören, wenn du netterweise mir sie nochmal gibst, Sabrina. Ja, gerne. Dankeschön, tschüss. Ja. Also Laura, ich glaube, die Sache ist klar, ne? Denn die Schwester sagt das ja auch so, dass es die Gewohnheit ist und vielleicht auch die Angst, nicht allein zu sein. Ja, damit fertig zu werden, ist dann nochmal eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Aber ich sag dir, du musst jetzt für dich innerlich dich schon mal an den Gedanken gewöhnen, ohne diesen Mann zu leben. Ich glaube auch, dass es letztendlich für dich perspektivisch besser ist, als in einer so unglücklichen Beziehung zu leben. Irgendwann lässt er dich so fallen und dann stehst. Schöner ist es ja, wenn du gehst, als wenn er irgendwann geht und dich stehen lässt. Mhm. Ist ja mir klar. Ich habe gerade schon gesagt, du bist mit 15 da reingekommen und da ist man natürlich sehr geprägt und du bist das gewohnt jetzt und. Also ich denke mir einfach so, ich will meine erste große Liebe nicht einfach wegschmeißen so. Was heißt wegschmeißen? Ich denke halt immer wieder, es wird besser, ich kann es ändern. Ja, aber weißt du, irgendwann muss man auch realistisch dran gehen und dann ist die erste große Liebe irgendwann auch verbraucht und dann muss man das auch akzeptieren. Weißt du, man kann ja nicht in einem Traum festhalten und sich festklammern. Man muss die Realitäten doch sehen. Und man darf auch nicht immer nur an die schönen Sachen der fernen Vergangenheit denken, sondern an das Jetzt, an das Hier, wie man sich jetzt fühlt. Weißt du, wie ich das meine? Ja, schon. Ja. Ist halt nur... Ja, das ist blöd und schwierig, aber letztendlich können die Ausstehenden dir ja nur ihre Meinung sagen. Und deswegen hast du hier auch angerufen. Mhm. Die Entscheidung musst du treffen irgendwann. Du musst sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Und ich sag, also du denkst auch, es wäre besser ohne. So wie du mir das geschildert hast und deine Schwester jetzt auch, finde ich das auch, ja. Und ich sag dir noch was. Am Anfang wird es schwer sein. Nach einer gewissen Zeit wirst du stolz sein, dass du den Schritt gemacht hast und wirst froh sein. Sage ich dir. Meine Liebe, Laura, da wünsche ich dir alles Gute und gutes Gelingen. Okay. Danke. Alles Liebe wünsche ich dir. Tschüss. Oh, danke, tschüss. Tschüss. Grit ist hier, 52, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Grit. Um was geht's bei dir? Deine Sendung ist toll. Dankeschön. Und ich habe ja auch schon ein bisschen Lebenserfahrung und das, was du da von dir gibst, das ist einfach klasse. Vielen Dank. Ist super. Freut mich, vielen Dank. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Thema ist eigentlich zu gestern Einsamkeit. Mhm. Ich habe diesen jungen Mann mit 19 Jahren, also der ist mir sehr nahe gegangen. Den Murat gestern. Den Murat, mhm. Ja. Und ich hatte sogar so ein paar Tränchen, vielleicht sogar im Auge, aber ich habe sie weggedrückt. Mhm. Meine Einsamkeit besteht darin, dass ich hatte keine schöne Kindheit. Mhm. Und was war so das Schwierigste in deiner Kindheit? Also ich bin mit 10 Geschwistern groß geworden. Oh. Wovon 2 älter waren als ich, die sich aber relativ früh vom Acker gemacht haben. Ja. Also ich war zu Hause eigentlich die Älteste. Und musstest viel machen. Ja. Gab es auch Gewalt in der Familie? Ja, sehr viel. Also du bist geschlagen worden? Ich selber bin nicht geschlagen. Nein. Wer denn? Aber meine Geschwister sind zum Teil geschlagen worden. Von Mama und Papa? Von Mama. Von der Mama nur? Papa war schon relativ früh verstorben. Ach so. Also die Mutter war eine harte Nummer? Ja, eigentlich gar nicht. Sie war überfordert. Mhm. Sie war überfordert und hat sich dann wieder einen weiteren Mann genommen und ein glückliches Händchen mit ihren Männern. Mhm. Und das war wieder mal der Falsche. Ne? Ja. Hast du sexuelle Gewalt erlebt in deiner Kindheit? Ja. Das hast du erlebt? Ja. Von wem? Von dem Lebensgefährten meiner Mutter. Ah ja. Und es kommt dazu, dass meine Mutter hat mit diesem Lebensgefährten 2 Kinder. Mhm. Und der ältere der beiden, das war mein Bruder Michael. Hm. Ja, eigentlich soll ich gar keine Namen nennen, ist ja auch egal. Und der wurde mit 17 Jahren ermordet. Der wurde mit 17 Jahren ermordet? Ja. Von wem? Von irgendeinem aus der weiteren Nachbarschaft. Der hat ihn irgendwo mal... Die haben gezeltet, die Jungs, und die sind auf diesen Mann getroffen und der sagte dann, lass uns doch mal über alte Zeiten reden. Mhm. Und hat ihn dann mitgenommen. Warst du zu dieser Zeit noch in der Familie? Ja. Ja. Ich bin so ein Nesthocker gewesen. In welchem Zeitraum hat denn dieser Mann sich an dir sexuell vergriffen? Wie alt, von welchem Alter bis zu welchem Alter bei dir? Ich denke mal von 10 bis 12 hauptsächlich. Und deine Mutter hat davon nichts mitbekommen? Ich glaube, sie wollte es nicht sehen. Jetzt haben wir so einen Exkurs in deine Vergangenheit gemacht. Und du sagtest, dass du zum Thema Einsamkeit angerufen hast und meintest, dass du eine sehr schwere Kindheit hinter dir hast, was man jetzt schon ermessen kann, dass es eine sehr schwere Kindheit war. Wie lebst du denn heute? Ich liege seit 12 Jahren im Bett. Seit 12 Jahren im Bett? Ich habe eine relativ gute Ausbildung hinter mich gebracht. Ja. Und habe auch 20 Jahre lang gearbeitet, auch gerne gearbeitet. Was hast du gearbeitet? Ich war im TA. MTA. Und habe meinen Job gerne gemacht. Ja. Und jetzt seit 12 Jahren im Bett, warum liegst du? Seit 12 Jahren im Bett und ich bin mittlerweile auch Alkoholikerin geworden. Warum liegst du im Bett seit 12 Jahren? Weil ich überhaupt keinen Antrieb mehr habe. Achso, du hast keine körperliche Erkrankung. Eine seelische Erkrankung. Rein psychisch. Das heißt, der Körper funktioniert. Du könntest eigentlich aufstehen und rumgehen, aber du liegst den ganzen Tag im Bett. Ja. Aufgrund der seelischen Belastung. Aber genau so ist das. Und ich war heute bei meiner Therapeutin, ich mache einmal in der Woche immer noch Therapie. Und ich war heute bei meiner Therapeutin und habe ihr vorgeschlagen, nochmal in eine Klinik zu gehen. Eine stationäre Behandlung. Ja. Weil ich will es einfach nochmal anpacken. Ne? Du sagst, dass du auch Alkoholikerin bist. Ja. Du trinkst täglich deine Ration Alkohol. Ja, genau. Wie viel am Tag? Eine Flasche Weinbrand? Ja. Heute auch schon? Ja. Du sprichst ja schon. Man merkt mir das nicht an. Überhaupt nicht. Nee, ich glaube, ich hoffe es auch. Ich hoffe, es ist ja schon wieder falsch. Ja, aber ja, also wenn man es nicht weiß, merkt man es überhaupt nicht. Man merkt es. Ich bin es gewohnt. Du trinkst jeden Tag eine Flasche Weinbrand. Seit wann schon? Seit Jahren. Wie sind deine Leberwerte? Die habe ich schon lange nicht mehr kontrollieren lassen. Ich komme aus dem Fach. Du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid, ja. Aber jetzt sagst du, ich bin 52, liege seit 12 Jahren im Bett, bin schwere Alkoholikerin. Ich will das nochmal versuchen. Ich bin im Laufe der Jahre der kleine Optimist geworden. Das ist erstaunlich. Das klingt vielleicht blöd. Nee, es klingt blöd. Aber ich hoffe immer noch, dass mein Ziel ist, ich möchte nochmal verreisen können. Das ist doch ein schönes Ziel. Ja, nur das Umsetzen fällt mir so schwer. Ja, aber es gibt ja Mittel und Wege. Wir sind ja schon, also du bist ja schon auf einem guten Wege dazu. Ja, das sagt mir jeder. Sag mal, du hast ja zum Thema Einsamkeit angerufen. Das heißt für mich, dass es da keine Menschen um dich herum gibt, die sich mit dir beschäftigen. Es gibt sehr wenig Menschen um mich herum. Du bist eigentlich die meiste Zeit alleine zu Hause in deinem Bett. Ja, so ist das. Und guckst Fernsehen. Ja. Und trinkst Weinbrand. Ja. Und so vergehen die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre. Die Jahre. Das Leben geht an mir vorbei. So vergeht Weihnachten, Silvester. Genau so ist es. Die Sommerzeit, wo man vielleicht verreisen könnte, du liegst immer im Bett. Ja. Du sagst, du bist im Laufe der Jahre ein bisschen optimistischer geworden. Wie merkst du das? Also ich war früher so ein kleiner Pessimist, erstmal gegen alles sein. Erstmal dagegen sein und sich dann überzeugen lassen. Und das hat sich gewandelt. Ich muss nicht mehr überzeugt werden. Ich nehme auch ja, Angebote an. Diese 12... Ich weiß, dass man mir helfen will. Ja. Diese 12 Jahre, die du jetzt im Bett verbringst, glaubst du, dass die letztendlich eine Fernwirkung aus der schweren Kindheit sind? Ja, ich glaube, ja. Das würde ich auch für möglich halten. Ich denke mal, der Auslöser oder die Auslöser waren diese Morde. Gab es mehrere Morde? Es gab einer meiner Brüder wurde ermordet. Das hast du gerade erzählt, ja. Einer meiner Brüder wurde zum Mörder. Ach so. Mein Gott, was hast du erlebt? Also ich weiß, einmal hat eine Therapeutin zu mir gesagt, wenn Sie Ihren Lebensweg als Buch oder als Film sehen würden, müssten Sie da nicht weinen. Und das war so weit weg von mir. Einer deiner Brüder hat einen anderen Menschen umgebracht. Ja. Wen? Mein Schwager. Mein Gott. Und ich habe zu diesem Bruder habe ich noch Kontakt. Zu dem Mörder? Zu dem Mörder, ja. Ist der aus dem Gefängnis schon wieder entlassen? Er ist schon wieder seit Jahren schon wieder entlassen, ja. Warum hat er den Schwager umgebracht? Weil der schlecht über diesen jüngeren Bruder gesprochen hat. Wie hat er ihn getötet? Er hat ihn erschlagen. Ja, mich wundert es nicht, dass du wiederum so angeschlagen bist und dass es dir so schlecht geht. Aber weißt du, was ich... Gut, okay, aber wenn man da selber drin sitzt, weißt du, wenn man selber das alles mitmacht, dann sieht man das ganz anders, als so jemand wie du dir das jetzt vom Erzählen her... Ja, das glaube ich. Aber du siehst ja, du hast das ganz anders wahrgenommen, dann hast du eine Weile normal gelebt, hast deinen Beruf gemacht und dann hat deine Psyche zugemacht. Ja, meine Psyche hat irgendwann mich so platt gelegt. Ja, genau. Und sie hat sich im wahrsten Sinne des Wortes niedergelegt, nämlich ins Bett. Absolut, ja. Weißt du, was ich ganz toll finde? Ja. Du bist eine schwere Alkoholikerin. Das sage ich mit Vehemenz, denn das ist so. Das ist so, ja. Ist so. Und du sagst nach diesem Desaster von 12 Jahren, ich bin ein bisschen optimistischer geworden und ich will noch was verändern. Ich will noch mal in Urlaub fahren. Ich will kämpfen. Ja, das finde ich so fantastisch, muss ich dir sagen. Weil eigentlich würde es mich gar nicht wundern, wenn du eine komplett gebrochene Person wärst nach all dem. Aber das bist du nicht. Ich bin immer ein Kämpfer gewesen. Ja. Ja. Ich habe in meiner Kindheit schon kämpfen müssen. So, das sind jetzt die guten Vorsätze. Dann müssen die Taten folgen. Du hast eine Psychologin, sagst du, die ist an deiner Seite. Ja. So, dann hast du sie beauftragt, etwas zu organisieren, einen Klinikaufenthalt. Mhm. Richtig beauftragt? Nee, da muss ich jetzt noch in so eine Suchtgruppe, ja, die das dann für mich weiterleitet. Bist du entschlossen, das zu machen? Ja. Dir ist klar, dass du demnächst durch die Hölle gehst? Das weiß ich. Ich habe es schon mal hinter mir. So, das musst du auch. Aber die Chance dann nochmal, wohin möchtest du gerne in Urlaub fahren? Nordafrika. Na, also alles klar, nach Nordafrika muss es sein. Ägypten, Marokko, Tunesien. Hast du den Traum, gut, das ist vielleicht, ja, ich weiß nicht, nochmal in deinen Beruf zu gehen? Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffst du nicht mehr. Ich bin berentet und das schaffe ich nicht mehr. Okay, aber Nordafrika ist schon ein tolles... Ich möchte vielleicht nochmal irgendwie was Gemeinnütziges tun oder so. Mhm. Wie erklärst du dir, dass du jetzt 12 Jahre gebraucht hast für diese Entscheidung? Nein, ich habe ja zwischenzeitlich immer mal wieder... Du hast es gerade angedeutet. Wie viele Versuche hast du schon unternommen? Ich war 6-mal in der psychosomatischen Klinik. Ja. Und einmal in der Suchtklinik. Und bist immer wieder rückfällig geworden? Denn anschließend ging es mir 8 bis 12 Wochen gut. Ja. Und dann war es das wieder, ne? So. Und wenn du jetzt auch ein paar Mal, wenn es ein paar Mal misslungen ist, jetzt wird es nochmal versucht. Aber hallo. Das ist wie Sisyphus. Jetzt wird der Stein wieder hochgerollt. Jetzt wird der Stein wieder hochgerollt. Aber hallo. Und ich gebe mich nicht so schnell auf. Und dann ist das Thema Einsamkeit hoffentlich irgendwann auch erledigt. Ich hoffe. Also du bist schon eine irre Frau, muss ich dir sagen. Da hat die sich heute eine Flasche Weinbrand reingezischt. Ja. Und trotzdem reden wir so klar. Ich hoffe nur sehr, dass du, wenn du morgen früh aufwachst, das auch noch alles so siehst und willst und dass das Wollen noch da ist. Das ist mit Sicherheit noch da, denn das ist jetzt nicht nur heute da, das ist schon seit Tagen da. Mhm. Bist du in guten Händen davon bei deiner Psychologin? Ja, in sehr guten Händen. Das heißt, wir brauchen uns um dich nicht kümmern und nochmal zurückrufen. Ich bin in sehr guten Händen. Sehr gut. Und ich hab oft zu euren Themen was zu sagen. Gut, ich muss unterbrechen, ich will dir noch was ganz Dringendes sagen. Wenn du das jetzt schaffst, dann wird das ein langer Weg werden und ein komplizierter Weg. Sind wir uns einig? Ich würde so sehr gerne mit dir Ende des Jahres nochmal telefonieren. Ich melde mich wieder. Melde dich bitte, ich möchte wissen, was geschehen ist. Sag, die Grit von damals mit dem Weinbrand, weiß ich Bescheid. Ich melde mich gerne wieder. Alles Gute, ich drücke die Daumen und viel, viel, viel Glück wünsche ich dir. Ich danke dir, Jürgen. Auf Wiederhören, Grit. Tschüss. Tschüss. In der Technik, heute Nacht, Malte E-Mails. Morgen sind wir natürlich wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.